3. Textkaraoke. 1. Hören Sie und sprechen Sie die fehlende Rolle im Dialog. Lesen Sie die Rolle im Arbeitsblatt auf der CD-ROM. Hallo, hast du schon eine neue Wohnung? Drei Zimmer. Wie schön. Und hast du auch einen Balkon? Und ist die Wohnung teuer? Und wo ist die Wohnung? Oh, danke. Nächste Woche vielleicht. Tschüss.